1. Dies ist ein Prophezeiung über Tyrus, klagt, Schiff von Tarsis, denn Tyrus ist verwüstet worden, so dass kein Hauser oder Unterkunft mehr existieren, die Nachricht davon hat bereits die Bewohner des Lands der Kittiter erregt. 2. Seid still, Bewohner der Kust, die einst durch die phönizischen Korflut und Seefahrer belebt word. 3. Tyrus, das auf den Weiten wassen die Ernte des Nils, das Getreide des Seehor, einbracht, word de Dirch zum Handelsgewinn für viel Volker. 4. Schama dich, Phönizien. Den das Meer, die Festung des Meers, spricht eich habwede wien gehabt noch kinder geboren, eich habwede young man and noch jungfrauen großgezogen. 5. When die Nachricht von Tyrus die Ägypter erregt, wer den sie bei dieser Kunde sitten. 6. Zit hein über nach Tarsisen klagt, Bewohner der Kust. 7. Ist dies your einst so frohlich stadt, deren your sprung in ferne Vergangenheit liegt und deren Bewohner wheat zogen, m sich niederzulassen. 8. Wer hat dies über Tyrus beschlossen, die einst Kronen vergab, deren Korflut fürsten und deren Handler die Machtigsten der Oder wären. 9. Der Herr der Hirscharen hat es beschlossen, am den Stolz aller Prunklebenden zu entweihen und allmächtigen der Oder zu enteiren. 10. Durch quirti ue Land y ein Strom, Bewohner von Tarsis, den kein Fessel holt uke mehr zurück. 11. Der Herr hat sein Hand über das Meer ausgestreckt und Königreich erschattet, hat befehl gegeben, die Festungen Kanans zu zerstören. 12. Hat gesprochen, du sollst dich nicht mehr freuen, du geschanditz, einst jungfrauliches Phönizien. Sie hein über zu den Kittiten, doch auch dort wirst du kein Ruhe in den. 13. Seit das Land der Kalder, Diocese Vogue existiert nicht mehr. Asser hat es den Wastentieren überlassen, sie haben Belagerungsturm errichtet, sein Palast von Grund auf zerstört und es zu einem Trümmerhaufen gemacht. 14. Klagt, Schiff von Tarsis, den your Festung ist verwüstet. 15. An jenem Tag word Tyrus für 70 Jahre in Vergessenheit geraten, vergleichbar der Dauer einer Königsherrschaft. Nach Ablauf dieser Zeit word Tyrus jedoch ergehen, y es im Leid der Hür beschrieben word. 16. Nimm die Leier, sie durch die Stadt, du vergessen Hür. Spiel schon und sinch eifrig, dammit man sich und dich erinnert. 17. Nach 70 Jahren word der Herr Tyrus wieder beachten, so dass es zu seinem Fruheren, gewinnbringenden Handel zu rückkehren und mit allen Königreichen der Welt auf Erden buhlen word. 18. Doch sein Einnahmen ausdem Handel werden dmherren geweiht werden, man wird sie nicht ansammeln oder aufbewahren, sondern sie sollen denen dienen, die vor dmherren wohnen, für reichlich Nahrung und Werdige Kleidung.